2. Die Ökonomie der Gabe. Geschenkökonomie. Sei, was du bist. Gib, was du hast. Zitat Rosa Ausländer. Vieles ist käuflich, wird zur Ware, sogar Gesundheit bis zu einem gewissen Grad, Kultur, Bildung, Geselligkeit, neben allen materiellen Gütern. Ein radikal anderer Entwurf ist die Geschenkökonomie. Hier gibt es keine Abkapselung. Geschenkt wird in Beziehung. Und Geschenke zirkulieren, wandern von einer zu anderen. Behalten ist schändlich. Der Zusammenhalt ist stärker und unmittelbarer, weil jedes Geschenk unabdingbar ein Gegengeschenk verlangt. Wenn in einer traditionellen Gemeinschaft, die sich durch wechselseitige Geschenke verbindet, eine Person zu Reichtum kommt, sind bedürftige Verwandte und Nachbarn sogleich zur Stelle und der Überfluss versickert wie Wasser im ausgetrockneten Boden. Bedürftigkeit wird nicht als persönliches Problem gesehen, sie wird von der ganzen Gruppe empfunden und der Reichtum fließt zu denen, die ihn brauchen, ohne Nachdenken oder Diskussion, so wie Wasser sofort fließt, um die tiefste Stelle zu füllen. Dies nach Lewis Hyde, The Gift, erschienen 1983. Lange Zeit konnten Geschenkökonomie im Inneren einer überschaubaren Gruppe und Handel mit Außenstehenden koexistieren, bevor das kapitalistische Profitsystem alle Lebensbereiche durchdrang.